Ich traf dich gestern im Labor. Nachmittags wurde der Igel überfahren, seine Mutter gefressen, Hunde und Katzen sahen zu. Ich traf dich gestern beim Hochsprung. Nachmittags wurde dir die Haut abgezogen, der liebe Gott gekreuzigt, Menschen und Ratten sahen zu. Ich treffe dich nicht mehr. Nachts weine ich wegen deiner Geburt. Keiner und niemand sieht mir dabei zu.